Lektion 1, Übung 2. Guten Tag. Ich heiße Diego. Diego Sanchez. Ich komme aus Mexiko. Guten Tag, Herr Sanchez. Ich heiße Juan Lihua. Hallo, Diego. Das ist Samira Mutinda. Hallo, Samira. Das ist Frau Lihua. Hallo, Samira. Aber ich heiße Juan. Lihua ist der Vorname. Huang ist der Familienname. Ach so. Kommst du aus China? Ja. Ich wohne in Hongkong. Aber jetzt wohne ich in Dresden. Und du? Ich komme aus Tansania. Ich wohne in Basel. Ah, aus Tansania. Du kommst aus Tansania. Grüß dich, Samira. Hallo, Charlotte. Das ist Diego Sanchez. Er kommt aus Mexiko. Ja, aus Puebla. Das ist in Mexiko. Guten Tag, Diego. Charlotte, das ist Juan Lihua. Aber der Vorname ist Lihua. Guten Tag. Ich heiße Kada. István Kada. Ich komme aus Capua. Das ist in Ungarn. Ich lerne auch Deutsch. Hallo, István. Ich heiße Charlotte Leutwiller. Ich komme aus Thun. Ich bin Studentin. Bist du auch Student?